Studiozeit im Deutschlandfunk. Als vor gut 20 Jahren der technische Aufwand der meisten Rockbands immer gigantischer wurde, begann sich in England eine Musikszene in den Pubs, in den Kneipen zu etablieren. Gruppen in kleiner Besetzung spielten mit kleinem Aufwand vor Zuhörern, die dabei am Tresen ihr Bier trinken konnten. Pubrock wurde dieser Trend sehr bald genannt. Eine Band ist aus jenen Anfangstagen noch übrig geblieben. Dr. Feel Good. Ihre Musik wurzelt im Blues und im Rhythm and Blues. Sie spielen nach wie vor über 200 Konzerte im Jahr, nach wie vor in sparsamer Quartettbesetzung. Allen voran steht ihr Sänger Lee Brillo. Er erzählt im Gespräch mit Michael Frank die Geschichte von Dr. Feel Good. Zweimal Musiktherapie von Dr. Feelgood. She's a Wind-Up, eine Eigenkomposition von 1977, bietet genau die Härte und Schnelligkeit, die der Band während der ersten Punkwelle auch die Sympathien der Punks eingebracht hatte. Das kurze Blues-Zwischenspiel à la Elmore James, das sich danach heranschlich, findet sich genau so auf Dr. Feelgoods aktueller LP und ist wohl eine Art Fingerzeig auf die Blueswurzeln der Feelgood-Musik. Lee Brillo, seines Zeichens Sänger und Mundharmonikaspieler von Dr. Feelgood, ist der einzige, der von der ersten Besetzung der Band noch übrig geblieben ist. Er ist Jahrgang 52 und verbrachte den größten Teil seiner Jugend auf Canvey Island in Essex, dem Geburtsort von Dr. Feelgood und einem recht rauen Fleckchen, wie mir Lee Brillo berichtete. Nachdem er etwa im Alter von 13 Jahren Popmusik der Marke Beatles und Rolling Stones entdeckt hatte, sah er Muddy Waters im Fernsehen und Howlin' Wolf in einem Londoner Pub. Live. Danach sei für ihn Popmusik nicht mehr so interessant gewesen. Die vier Gründungsmitglieder von Dr. Feelgood waren zum Teil schon vor ihrer gemeinsamen Zeit musikalische Partner gewesen. Gitarrist Wilco Johnson und Schlagzeuger John Martin, alias The Big Figure, waren 3-4 Jahre älter und hatten eine gemeinsame Band, während Lee Brillo mit John Sparks in einer Art Skiffle-Band spielte. 1971/72 gründete man dann Dr. Feelgood. Das Äußere der Band, Anzüge, Schlips und kurze Haare, war damals eher ungewöhnlich. Lee Below erklärte dies als bewusste Reaktion gegen all die angeblichen Hippies von damals, die vorher, in den 60ern, als lange Haare noch nicht akzeptabel waren, sicher ganz bürgerlich gewesen wären. Der Name Dr. Feelgood geht indes auf einen Song des amerikanischen Blues-Pianisten Piano Red zurück. Das war der Song, nach dem Lee Below und Co. ihre Band benannten, Dr. Feelgood von Willie Lee Perryman alias Piano Red. Die eben gehörte Version des Songs stammte allerdings von Wilco Johnsons eigener Band, also aus einer Zeit, wo Wilco Johnson die Feelgoods schon verlassen hatte. Lee Below erinnert sich noch genau, wie er auf den Namen Dr. Feelgood gestoßen war. Verzweifelt auf der Suche nach einem Bandnamen hätte er einen Stapel alter Singles durchgekramt. Schließlich sei ihm eine alte Scheibe von Johnny Kidd and the Pirates in die Hände gefallen. Auf der Rückseite war eine Coverversion des Songs Dr. Feelgood. Johnny Kidd and the Pirates waren eine für den Beginn der 60er Jahre schon recht wilde Rock'n'Roll-Truppe aus England gewesen. Und auch musikalisch ging von den Pirates ein Einfluss auf Dr. Feelgood aus. Wilco Johnson war und ist ein großer Fan des Pirates-Gitarristen Mick Green. Hosey fat, big blonde baby. Yes, indeed, she flipped me, she was so divine. Far out down on Baker to be my old mind. Held her tight with a good night. I said, jump in your hosey fat, big blonde baby. Big blonde baby. To be, yes, and then she fed me, she was so divine. Far out down and begged her to be mine, oh mine. I held her tight. A good night, I says, a jump in your hose, fat, big blonde baby. Got to be, yes, and she said she was so divine. Far out down and begged her to be mine, oh mine. I held her tight. Good night, I says, jump in your hosey fat, big blonde baby. Jump in your hosey fat, big blonde baby. Thank you. Johnny Kidd and the Pirates waren das zunächst mit Big Blown Baby, einer bis vor kurzem unveröffentlichten Aufnahme von 1964. She Does It Right stammte dann von der ersten LP von Dr. Feelgood, die 1975 veröffentlicht wurde. Mick Green von den Pirates war hier hörbar die Inspiration für Wilco Johnsons messerscharfe Gitarrenarbeit, die immer an der Grenze zwischen Rhythmus und Solospiel angesiedelt ist. Die Konzerte, mit denen sich Dr. Feelgood ihren Plattenvertrag quasi erspielt hatten, fanden häufig in Kneipen statt, in Pubs. Kontakte zu anderen sogenannten Pubrockern wie Nick Lowe oder Mickey Jupp bestehen auch heute noch. Die Pubrock-Szene hatte eigentlich weniger einen gemeinsamen musikalischen Nenner. Vielmehr war man sich einig in der Ablehnung der immer größenwahnsinniger werdenden Rockmusik vom Beginn der 70er Jahre. Yeah, I mean, it got to the point ridiculous that to play in a rock and roll band, you had to have an articulated lorry full of equipment. Whereas that was against the spirit of the thing in the first place. Ja, es wurde so lächerlich, dass man einen Laster mit Anhänger voll Equipment brauchte, um in einer Rock'n'Roll-Band zu spielen. Dabei widersprach das doch dem ursprünglichen Geist der Sache. Also fingen all die Musiker, die nirgendwo auftreten konnten, einfach an, in Pubs zu spielen. Und zwar die Musik, die sie spielen wollten. Es war eine richtige kleine Revolution. Echt, es war gut. Es passierte was ganz natürlich. Klar griff die Presse es auf und es wurde umgedreht und ausgeschlachtet, wie sowas halt läuft. Aber es gibt noch immer eine gute Pub-Szene in England. Wenn du Band sehen willst, also ich schaue mir eine Band in einem Pub an. Ich habe keine Lust, ins Wembley-Stadion zu gehen und kleine, winzige Männer, ungefähr 1 Zentimeter groß und 500 Meter weit weg von mir zu sehen. Ich gehe in einen Pub und gucke mir Leute an. Echte Leute, die echte Instrumente spielen. I don't want to go to Wembley and see little tiny little men 1 centimeter high, 500 meters away from me. I mean, I go to a pub and see people... Real people playing real instruments, you know. Diese kurze und heftige Version des Chuck Berry-Titels Talking About You eröffnete die dritte Dr. Feelgood LP. Sie hieß Stupidity und war die erste von bisher 4 Live-Platten der Band. Bei ihrer Veröffentlichung im Herbst 76 kam sie auf Platz 1 der englischen LP-Charts. Vermutlich passten die knappen Songs ohne ausufernde Soli genau ins Konzept der sich formierenden Punk-Bewegung. Der Erfolg in England ließ sich jedoch nicht so einfach auf die USA übertragen. Während eines Amerika-Aufenthaltes gab es zudem Anzeichen, dass sich Wilco Johnson von der Gruppe isolierte. Zunächst einmal versuchte man es aber als Vorgruppe bei einer Südstaaten-Tournee der Masken-Hardrocker Kiss. Well, it didn't even happen. Because Wilco went completely mad the first night we got there. They said, you're not allowed to come into the dressing room because Kiss are putting their makeup on. And Wilco die fand noch nicht mal statt. Wilco rastete nämlich total aus. Als wir den ersten Abend da ankamen, sagte man, ihr dürft nicht in die Garderobe, weil Kiss sich gerade schminken. Und Wilco stürmte zurück ins Hotel und sagte, wir spielen nicht. Die Plattenfirma war wütend, weil sie Geld dafür bezahlt hatte, dass wir bei der Tour überhaupt dabei waren. So was meine ich halt. Rock'n'Roll eben. Wie in dieser Fernsehserie Spinal Tap. That's the sort of thing I'm talking about. Rock'n'Roll, you know. Spinal Tap. Ebenfalls in Amerika kam es dann bei anderer Gelegenheit zu einem denkwürdigen Besuch eines John Lee Hooker Konzertes. Der Abend endete aber gar nicht so wie geplant. No, it certainly didn't. No, I think this was another night after Wilco had been a bit unhappy. He'd gone off to his room, and so the rest of us said, right, let's go and cheer ourselves up and go and see John Lee Hooker. So we all jumped. Ich glaube, das war an noch so einem Abend, wo Wilco ein bisschen, ich weiß nicht, unglücklich gewesen war. Er war auf sein Zimmer gegangen, also sagte der Rest von uns, in Ordnung, lasst uns losgehen und uns ein bisschen aufmuntern. Wir gucken uns John Lee Hooker an. Wir sprangen alle in einen Wagen und anscheinend steigen 6 Leute in Los Angeles normalerweise nicht in ein Auto. Und das war mir aber damals nicht klar. Wir schauten uns John Lee Hooker an, tranken was und auf dem Rückweg wurden wir von der Polizei angehalten. Und zu unserem Entsetzen fanden sie etwas Haschisch. Wir wussten, dass wir was hatten, aber wir dachten, es wäre in dem anderen Auto oder so. Also wurden wir verhaftet mit vorgehaltener Waffe und marschierten ab zur Polizeistation. Unser Manager bekam schließlich eine Bewährungszeit aufgebrummt. Die Prozesse von uns anderen wurden abgeblasen. Das einzig Gute daran war, dass wir so den Song Milk and Alcohol geschrieben haben. Aber abgesehen davon war das eine ziemlich grässliche Erfahrung. We're all arrested, at gunpoint, marched off to the police station. Our manager eventually having to serve a period of probation. The rest of us got our cases thrown out. But that, the only good thing that came out of it, that's how we wrote the song Milk and Alcohol. But apart from that, it was a pretty ghastly experience. Lee Brillo hatte einmal erzählt, Milk and Alcohol habe auch etwas mit einem John Lee Hooker Song zu tun. Yeah, there's this song called, I can only remember the title of the song, but one of the lines goes, the doctor's got me on milk and alcohol, cream, milk. Ja, es gibt da einen Song, ich kann mich nie an den Songtitel erinnern, aber eine der Zeilen heißt, der Doktor hat mir Milch, Sahne und Alkohol verschrieben. Und die Jay Giles Band hat dieses Lied auch aufgenommen. Mir fällt der Name nicht ein. Ein langsamer Blues, sehr schwermütiges John Lee Hooker Ding. Und mir gefiel immer diese Zeile, The Doctors Got Me on Milk and Alcohol. Und als wir dazu kamen, unseren Song zu schreiben, fand ich, das muss der Titel sein. And, when we came to write the song, I thought, well, that's got to be the title of the song. Doctor put me on milk, cream, and alcohol. My doctor put me on milk, cream, and alcohol. Said, Johnny, your nerve is so bad, Johnny. And tell you just can't sleep at night. Oh, yeah. Oh, yeah. Serve me right to supper. It serves me right to be alone. Don't help, he's gonna die, breaks my heart. war zunächst ein Ausschnitt aus John Lee Hookers It Serves Me Right to Suffer mit den Zeilen The Doctor Put Me on Milk, Cream and Alcohol. Danach gab es den davon inspirierten Dr. Feelgood Song Milk and Alcohol. Komponiert wurde er von Nick Lowe und dem neuen Gitarristen John G.P. Mayo, der 1977 für Wilco Johnson in die Band gekommen war. Tatsächlich wurde Milk and Alcohol 1978 ein Top-10-Hit für den Doktor. Bringen die Tantiemen aus Plattenverkäufen und Kompositionen Libre Low eigentlich viel Geld ein oder stützt sich sein Finanzhaushalt eher auf Tourneeeinnahmen? Just before I came away on this trip to Germany, a letter arrived and I opened it and it was a royalty check for £13.49. Kurz bevor ich zu dieser Deutschlandreise aufbrach, kam ein Brief an. Ich machte ihn auf und drin war ein Scheck über 13 Pfund und 49 Pence für Tantiemen. Ich meine, ich verdiene schon mehr durch Tantiemen, aber das ist halt bloß eine Illustration. Ich verdiene eindeutig mehr Geld durch die Arbeit vor Publikum, live. Wenn ich versuche, von meinen Tantiemen zu leben, gibt's nur Brot und Wasser. I mean, if I try to live on my royalties, I'll be on bread and water. Zumindest was Autoren-Tantiemen angeht, dürfte sich das auch dadurch erklären, dass Libelos Name nur ab und zu als Autor unter einem Songtitel aufgeführt ist. Es sieht also so aus, als ob er nie so versessen auf Songschreiben gewesen wäre. No, it's not. I mean, it's something I've tried. I really have tried very, very hard. And when I was a kid, I used to like to write stories. In fact, I still like writing stories. Ich habe das echt sehr versucht. Als ich noch klein war, habe ich gern Geschichten geschrieben. Mache ich auch heute noch gern. Auch Gedichte schreibe ich ab und zu gern. Aber einen Rhythm and Blues Song zu schreiben, ist etwas völlig anderes. Es ist sehr schwierig, die richtige Balance zu finden zwischen Einfachheit und, ja, es darf auf keinen Fall aufgesetzt, abgehoben klingen. Sonst ist das kein Rhythm and Blues. Es ist sehr schwer. 3 oder 4 Songs habe ich geschrieben, auf die ich ganz stolz bin. Aber die meisten finde ich nicht so toll. I've written 3 or 4 that I'm quite proud of, but most of them I don't think are very good. Well, which one shall we play? Oh, okay, we're going to play. There's a good one I wrote with Chippy Mayo called Take a Tip. It's quite a good song. Thank you. war ein Song, auf den Lee Brillo stolz ist. Take a Tip. Geschrieben wurde er zusammen mit dem damaligen Feelgood-Gitarristen John Mayo und er erschien auf der zweiten Live-LP As It Happens 1979. Nach einer weiteren Studio-LP und einer dritten Live-Platte schied Mayo aber aus persönlichen Gründen aus. Die Band machte zunächst mit einem neuen Gitarristen weiter, mit Johnny Guitar. Doch die 82er-LP Fast Women and Slow Horses verkaufte sich gar nicht gut und schließlich quittierten die Gründungsmitglieder John Sparks und The Big Figure ihren Dienst. Nachdem mit provisorischen Besetzungen noch einige Konzertverpflichtungen erfüllt worden waren, löste Brillo die Band 1982 erst einmal auf. Ein Jahr später war er aber schon wieder mit komplett neuer Besetzung unterwegs. Die Aufnahmen zur ersten Platte nach der Pause wurden sogar noch aus eigener Tasche bezahlt. 1985 erwies dann der Dr. John Lee Hooker seine Referenz, indem er einen seiner Songs für eine Single aufnahm. Man Man Blues! Got the man man blues. I got the man man blues. I got the man man blues. Man, don't you know? Don't you know? I'm gonna shake you down by the riverside, hanging out, baby, by your neck. Got the man man blues. I got the man man blues. I got the man man blues. You baby now, baby, the night before, I gotta come round and kiss your toe. Got the man, man blues. Got the man, man blues. Ja, ein tiefer Griff in die Blueskiste. John Lee Hookers Mad Man Blues, neu interpretiert von Dr. Feelgood im Jahre 1985. Klang dieses Stück noch so richtig dreckig, überraschte die 86er-LP Below mit einem Song, der fast von Dire Straits hätte stammen können. Don't Wait Up lief wahrscheinlich deshalb auch recht häufig im Radio. Das Soundkostüm der nächsten LP Classic trug dann eindeutig das Etikett Pop. Für Dr. Feelgood klang das alles sehr dick aufgetragen. This came about because Will Birch had produced an album with us called Brillo on Stiff Records in London, which was quite a good album. I quite enjoyed it, making it and everything. But the record company boss, Dave Robinson, said, "Oh no, no, no! This is all too old-fashioned. Phil, you know, we've got to bring it." Das ergab sich, weil Will Birch unsere Platte Brillo für Stiff Records in London produziert hatte. War eine ganz gute Platte. Die Arbeit dran hat mir Spaß gemacht. Aber dann sagte Dave Robinson, der Chef der Plattenfirma, "Ah, nein, nein, nein, nein, das ist alles zu altmodisch. Wir müssen das auf den aktuellen Stand bringen. Dr. Feelgood muss modern sein. Ich will sie 10 Jahre jünger aussehen lassen. Sie werden 10 Jahre jünger klingen." Ja, ich dachte bloß, soll ich da mitmachen oder Nein sagen? Aber es war wie eine große Dampfwalze. Es setzte sich alles in Bewegung und Pip Williams war als Produzent engagiert worden. Toller Produzent, fantastischer Kerl. Und man buchte für uns ein richtig tolles Studio. Eins von der Sorte, die wir uns nie leisten könnten, wenn wir es selber bezahlen müssten. Wir haben also mitgemacht. Sogar Fotos, wo wir alle glatt rasiert sind und so weiter. Hat überhaupt keine Ähnlichkeit mit uns. Wir sehen darauf alle wie 19 aus. Dabei sind wir 40-jährige Männer. Doesn't look anything like us, you know. We all look like we're 19. We're all 40-year-old men, you know. Eine fantastische Platte, gute Popmelodien, ein paar gute Rhythm and Blues Stücke, aber alles so gemacht, dass es modern und elektronisch klang. Das Problem ist, wenn es darum geht, sie live zu spielen, können wir das nicht. Wir brauchen Keyboarder, Background-Sängerinnen, zusätzliche Instrumente. Und aus diesem Blickwinkel heraus war es eine Katastrophe. Aber es war ein sehr interessantes Experiment. Mir hat die Arbeit an der Platte sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte vorher noch nie so gearbeitet. It was a very interesting experiment. I mean, I enjoyed very much making the record. I'd never worked like that before. I can't stand it. I Wanna Make Love to You aus dem Jahre 1988. Dr. Feelgood im Hightech-Sound mit einer eher untypischen Ballade. Was mir persönlich bei vielen Pop- und Rockproduktionen der letzten, sagen wir, 10 Jahre oft den Spaß vergelte, ist dieser aufdringliche Schlagzeug-Sound. Ich fragte Librelo, wie diese veränderte Produktionsweise beim Schlagzeug entstanden sei. I think the change came about with the invention of the electronic drum kit and all this sampling business and everything. When people forget, they started to forget what a real drum kit sounds like. Ich glaube, die Veränderung kam mit der Erfindung des elektronischen Schlagzeugsets und mit all diesem Sampling. Die Leute begannen zu vergessen, wie ein richtiges Schlagzeug klingt. Wie viele wissen das denn noch? Alles, was sie vom Schlagzeug mitkriegen, läuft in der Disco ab. Oder es ist das gesampelte oder elektronische Zeug, nicht das richtige Schlagzeug. Selbst wenn sie in ein Konzert gehen, ist damit zu rechnen, dass der Soundmixer Effekte aufs Schlagzeug legt. Er verändert den Klang des natürlichen Dings. Und wir haben vergessen, wie es klingt. Without getting too technical, he's altering the sound of a natural thing, which is a drum kit. And we've forgotten what it sounds like. Eine ganze Generation ist aufgewachsen, ohne zu verstehen, wie sich ein echtes Schlagzeug anhört. Das ist passiert. Natürlich hat das was mit Mode zu tun, oder? Die Leute erwarten, dass sich das Schlagzeug so anhört. Und wenn sie es plötzlich nicht so hören, werden sie argwöhnisch. Wenn ich produzieren würde, gäbe es sowieso nur 3 Trommeln am Schlagzeugset. Aber dann sagt jeder, oh nein, du bist so altmodisch. Du weißt gar nicht, wovon du redest. Halt den Mund. Also halte ich einfach den Mund und verschwinde. Aber so würde ich es machen. There would only be 3 drums on the drum kit anyway. But then everybody else says, oh no, you're old fashioned, you don't know what you're talking about, shut up. So I just shut up and go away, you know. But that's what I would do. Dr. Feelgood geben heute im Schnitt 250 Konzerte pro Jahr. Statt wie in den Anfangstagen der Band bei Leuten auf dem Fußboden zu übernachten, brauche man heute schon anständige Hotels, wenn man die Arbeit professionell machen wolle, erzählte Librelo. In einer Branche, der oft die Übervorteilung von Musikern vorgeworfen wird, hat Below in den letzten 20 Jahren Glück gehabt. Den Feelgood-Manager kennt er seit seiner Jugend. Er war von Anfang an dabei, verhielt sich fair und kümmerte sich um all die Kleinigkeiten wie Steuern und Versicherungen, die Musikern nach ihren Erfolgen zu schaffen machen können. Und auch mit dem Auf und Ab des Medieninteresses und mit schlechten Kritiken kommt Librelo inzwischen gut zurecht. Er nimmt Kritiken einfach gar nicht mehr zur Kenntnis. Die wahren Leute draußen, sagte er mir am Ende des Interviews, seien die Konzertbesucher. Wenn sie nicht mehr bezahlen, um die Band zu sehen, dann sei man arbeitslos. Aber die Konzerte dieses Herbstes haben gezeigt, dass die Musiktherapie von Dr. Feelgood noch immer sehr gefragt ist. Going. what the world may bring. Sie hörten eine Sendung von Michael Frank.